America. Oh, oh, oh, viva la Mexico. Bandolero, mestizo, no, shifty, fly, out, gringo, oh. Oh, oh, viva la Mexico. Fly, mac, gringo, feel it, stress, feel pesos, herbay, doctor, let's. Oh, oh, viva la Mexico. Viva la, viva lo, viva la, la, la. Bandito sprengt die Eisenbahn, Eisenbahn muss leise fahren. Oh, oh, oh, viva la Mexico. El Toro sag ich zu dem Stier, doch Toro, der sagt nichts zu mir. Oh, oh, oh, viva la Mexico. El Toro immer noch nicht satt, doch mich hier durch Kaktus jagt. Oh, oh, oh, viva la Mexico. Tequila, dicke Bohnen, Chili, schmeckt und brennt im Hals ganz viel. Oh, oh, Yeah, boy.

drei. Na, was ist denn schon dabei? Ja, in Venedig war grad Biennale. Ein Fotograf, der hielt sie für einen Star. Doch in der Zeitung stand später zu lesen, dass der Bikini nur schuld daran war. 8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen? Es war ihr Itzi-Pizzi-Kini-Weenie, Honolulu Strandbikini. Er war schick und er war sehr modern. Ihr Itzi-Pizzi-Kini-Weenie, Honolulu Strandbikini. Ja, der gefiel ganz besonders den Herrn. Und so zog sie den Bikini, den sie nirgends tragen kann, ganz allein für sich zu Hause in der Badewanne an. Es war ihr Itzi-Pizzi-Tini-Weenie, Honolulu Strandbikini. Er war schick und er war sehr modern. Ihr Itzi-Pizzi-Tini-Weenie, Honolulu Strandbikini. Ja, der gefiel ganz besonders. Die feiern das jetzt gross. In der Welt sind's happy und trinken Bier. Frau Wirtin, die hat's zu tun. Der Gemeinspräsident sitzt am Klavier, dirigiert und singt dazu. Das ist ein Bu-Bu-Bu-Rock'n'Roll. Der hat in der Mutter die Beine. Wir binden den Kuh ein Wäscheli drum und gehen noch lang nicht heim. Das ist ein Bu-Bu-Bu-Rock'n'Roll. Der Vati, der Mutter, die Bein. Wir winden zu Hause ein Wäscheli drum und gehen noch lang nicht heim. Für aussen haben sie einen Würstli-Stand, der Metzger, der grilliert. Deine Frau nebenzu geht ihm zur Hand und schwätzt wie elektrisiert. Selbst ein geistlicher Herr im schwarzen Gewand schmunzelt und verkündet. Ein Wäschli im Dorf, wie wir eins haben, ist ja gewiss kein Sünd. Das ist der Rock'n'Roll, der Vati, in der Mutter in Bein. Wir binden den Kuh ein Mäscheli drum und gehen noch lang nicht heim. Das ist der Bu-Bu-Bu-Re Rock'n'Roll, der Vati, in der Mutter in Bein. Wir binden den Kuh ein Mäscheli drum und gehen noch lang nicht heim. Im Leuendamt brennt heiß Champagne. Jedes Mädchen hat seinen Schatz auf dem Parkett dabei. Purpur und Lila, Sonntagsgewand, Schlips und goldige Uhr. Manschette, Knöpfe und Seidenband haben heute Hochkonjunktur. Das ist ein Bu-Bu-Bu-Re Rock'n'Roll, der Vati, in der Mutter in Bein. Wir binden den Kuh ein Mäscheli drum und gehen nur an mir heim. Das ist ein Bu-Bu-Bu-Re Rock'n'Roll, der Vati, in der Mutter in Bein. Wir binden den Kuh ein Mäscheli drum und gehen nur an mir heim. Das ist ein Bu-Bu-Bu-Re Rock'n'Roll, der Vati, in der Mutter in Bein. Mäscheli drum und gehen noch lang nicht heim. Das ist ein Bu-Bu-Bu-Re Rock'n'Roll, der Vati, der Mutter in Bein. Wir binden zu Ruhe ein Mäscheli drum und gehen noch lang nicht heim. Wir binden zu Ruhe ein Mäscheli drum und gehen noch lang nicht heim. Deo, Deo, die Leid kommen, die Wangen hoch. Deo, Misette, misette, misette, misette, misette, oh. Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come. Day-o. Daylight come and me want go home. Day, is that day, is that day, is that day. Daylight come and me want go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Day, is a day, oh. Daylight come and me want go home. Day, is a day, is a day, is a day. Daylight come and me want. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Day-o, day-o. Daylight come and me want go home. Day. Daylight come and me want go. We'll be right back.

sie aus der Ferne geschickt. Du brauchst dazu nur einen bunten Ring, den Hula-Reifen und Musik mit Swing. Das ist der Hula. Selbst die größten Sorgen, sie vergehen bei Hula. Die Lehrer geben Unterricht den Schülern in der Schule. Ob Mexiko, ob Eskimo, im kalten Thule. Nur im Hula. Ja, nur im Hula. Wir tanzen hopp, a Hula, hopp, a Hula, hopp, a Hula, Hula, immer zu. Aus der Ferne geschickt. Du brauchst dazu nur einen bunten Ring, den Hapa-Hula-Reifen und Musik mit Swing. Das ist der Hula. Das ist der Hula. Wir tanzen Hapa-Hula, Hapa-Hula.